Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. 3. Teil: Die Zeit heilt keine Wunden. Der Däne Peter Lime, alias Peter Lime, ist erfolgreicher Berufsfotograf und lebt in Spanien. Er verdient sein Geld als Paparazzo. Sein jüngstes Opfer: ein Minister der neuen konservativen spanischen Regierung bei einem heimlichen Rendezvous mit seiner Geliebten. Während des Shootings erhält er in seinem Versteck einen Anruf einer Frau vom dänischen Geheimdienst PND, die ihn wegen eines Fotos aus den 70er Jahren kontaktieren will. Das Piepen seines Handys bringt die Leibwächter des Ministers auf seine Spur. Lime gelingt es jedoch zunächst, seine Verfolger abzuschütteln. In Madrid wird Lime am nächsten Tag in der Nähe seiner Wohnung auf offener Straße verhaftet. Der Untersuchungsrichter lässt ihn unter dem fadenscheinigen Vorwand der Konspiration mit ETA-Terroristen in Isolationshaft nehmen. In der Nacht erscheinen die Leibwächter des Ministers und bieten ihm einen Kuhhandel an. Freiheit gegen die Negative. Lime willigt ein, da er sich, seine Frau Amelia und seine Tochter Maria Luisa nicht gefährden will. Noch bevor der Handel durchgeführt werden kann, wird Lime dem Untersuchungsrichter erneut vorgeführt. Sein Freund und Geschäftspartner Oscar und dessen Frau Gloria sind ebenfalls anwesend. Sie teilen ihm mit, dass seine Frau und seine Tochter bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen sind. Lime wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Nachdem er die Leichen von Amelia und Maria Luisa identifiziert hat, beauftragt Lime Oscar, die Fotos entgegen der Absprache zu veröffentlichen, was den Sturz des Ministers zur Folge hat. Die Polizei äußert die Vermutung, dass die ETA hinter dem Anschlag steckt. Lime leuchtet das nicht ein. Er verfügt noch aus den Zeiten des Übergangs Spaniens zur Demokratie über Kontakte zur ETA. In San Sebastian trifft er sich mit seinem Freund Tomás, einem ehemaligen Kämpfer der ETA, der nach wie vor Beziehungen zum Untergrund unterhält. Tomás versichert ihm, dass die ETA an diesem Anschlag unbeteiligt war. In seinem Ferienhaus in den Bergen südlich von San Sebastian wird Lime wenig später von 3 Männern überfallen, die sich als IRA-Kämpfer ausgeben. Sie schlagen ihn mehrfach bewusstlos und zwingen ihn, der seit Jahren wegen Alkoholproblemen nicht mehr getrunken hatte, Whisky zu trinken. Sie wollen von ihm wissen, wo er sein Geheimarchiv, den Koffer mit den besonders wichtigen Negativen, aufbewahrt. Das beherzte Eingreifen von Arregue, dem Vater von Tomás und Nachbarn in der einsamen Bergregion, rettet Lime das Leben. Ich erwachte auf dem Sofa. Es tat überall weh, aber ich war so betrunken, dass die Schmerzen sonderbar fern und unwirklich wirkten. Sofa und Raum drehten sich, als ich aufzustehen versuchte, und ich war außerstande, das Gesicht vor mir zu fixieren. Es war Tomás, der mich sanft ins Polster drückte. »Bleib liegen, Pedro.« »Wo sind Sie?« »2 sind weg. Den 3. hat Vater rausgeschleppt, ist tot.« Plötzlich erinnerte ich mich. »Du Sau, du verfluchte Sau!« »Es ist nicht, wie du glaubst.« »Du hast deine Terroristenkumpane von der IAA benachrichtigt, du Sack!« »Es ist nicht, wie du glaubst.« Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber das war keine gute Idee. »Ich muss telefonieren.« »Jetzt bleib liegen, wir haben dir eine ordentliche Packung verpasst.« »Telefon!« Er reichte mir sein Handy, aber ich traf die Tasten nicht, also nannte ich ihm die Ziffern und erwählte für mich Don Alfonsos Nummer. Antwortet keiner. »Was ist los mit diesem Koffer?« Wieso wollt ihr was über den Koffer wissen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Pedro. Es ist nicht, wie du glaubst. Wie lange habe ich hier gelegen? Ein paar Stunden. Oh, shit. Sei froh, dass sich mein Vater entschlossen hatte, mit einem kranken Schaf runterzukommen. Sie hatten ihr Auto unten an der Kurve geparkt. Die Hunde waren unruhig. Also kam er her und hat nach dir geguckt. Ich will die Nummer noch mal. Don Alfonso war immer noch nicht zu erreichen. Dann half Tomás mir hoch und führte mich zum Küchentisch. Die Küche stank, aber es war sauber gemacht worden. Wo ist Arregue? Tomás buxierte mich auf einen Stuhl. Er schafft Abfall beiseite. Er sagte es mit einer Kälte, die ich so nie an ihm bemerkt hatte. Er stellte einen großen Becher schwarzen Kaffee vor mich hin. Trink erst mal das. Wen hat er erwischt? Den Blonden. Aber es muss dich nicht weiter interessieren. Nein. Aber warum bist du an meinem Koffer interessiert, Thomas? Warum hast du mir diese IAA-Schläge auf den Hals gehetzt? Ich dachte, wir wären Freunde. Das war nicht die IAA. Ich kann dir nicht sagen, woher ich meine Informationen habe. Aber sie gehören nicht zum republikanischen Heer. Den ETA-Leuten sind sie bekannt. Sie sind schon mehrfach in Euskadi aufgetreten und haben vorgegeben, IAA-Kämpfer zu sein. Aber es sind ganz gemeine Killer. Langsam kam ich zu mir. Der Kaffee zeigte eine schwache Wirkung. Was ist das für ein Koffer, von dem du da redest, Pedro? Ich weiß nichts davon, meine Freunde in der ETA wissen nichts. Aber du solltest dich fragen, was daran so interessant ist, dass man dich deswegen umbringen wollte. Wer weiß von diesem Koffer, Pedro? Wer sagt denn, dass sie mich liquidieren wollten? Ihre anderen Opfer, die sie ohne Masken gesehen haben, leben nicht mehr. Aber du lebst noch, Pedro. Sieh dich also in Zukunft vor. Thomas sah mir fest in die Augen und ich spürte, dass ich ihm Unrecht getan hatte. Ich entschuldigte mich und erzählte ihm von dem Koffer. Ich trank meinen Kaffee aus. Dann brachte mich Thomas ins Schlafzimmer im ersten Stock hinauf. Er half mir beim Ausziehen und versorgte die Wunden. Verletzte Menschen waren ihm ein vertrauter Anblick. Thomas legte mich auf das Doppelbett und setzte sich auf den Rand, als wäre ich ein kleines, krankes Kind, das Angst hatte, im Dunkeln zu schlafen. Ich kann nicht Motorrad fahren. Kannst du mich morgen zum Flughafen bringen? Ich muss nach Madrid. Ich muss mit Don Alfonso reden. Natürlich. Aber jetzt ruhe ich erstmal aus. Ich hatte doppeltes Glück. Wir erreichten den kleinen Flughafen von San Sebastian gerade rechtzeitig, als ein Flug nach Madrid aufgerufen wurde. Und es waren noch Plätze frei. Thomas war die Strecke zum Flughafen wie ein Berserker gefahren, nachdem wir am Morgen Zeit verloren hatten. Er hatte einen Arzt kommen lassen, der mich untersucht und meine Platzwunden genäht hatte. Eigentlich hatte der Arzt mich nicht gehen lassen wollen, aber die Tatsache, dass bei Don Alfonso weiterhin niemand ans Telefon ging, ließ keinen weiteren Aufschub zu. Madrid tauchte wie ein beige-gelber, versenkter Steinhaufen auf und glich in der flimmernden Mittagshitze einem riesigen Wüstenfort. Die Augustsonne kann in Madrid erbarmungslos sein, und wer immer es sich leisten kann, flieht aus der Stadt. Ich ging hinaus in diese Sauna und die 50 Meter zu der Reihe wartender Taxis und merkte, wie das T-Shirt sofort am Rücken klebte. Aus dem Flughafengebäude hatte ich Don Alfonso angerufen und bekam ein Besetztzeichen. Aus dem Taxi rief ich noch einmal an und es war wieder besetzt. An seinem Haus hielt ein weißer Streifenwagen der Policía Nacional und ich schwitzte noch mehr, bis ich Don Alfonso in der Verandatür stehen und mit einem Beamten sprechen sah. Eine zentnerschwere Last fiel von mir ab. Wie sehr ich auch mein Gedächtnis zermarterte, ich konnte mich nicht erinnern, was und wie viel ich den Iren verraten hatte. Don Alfonso sah mich an und reichte mir förmlich die Hand. »Du ähnelst meinem Haus.« Von außen war nichts zu sehen, aber innen herrschte das Chaos. Ein uniformierter Beamter der Policía Nacional ging herum und machte sich Notizen. Für die Polizei war die Sache banal. Ein weiterer Einbruch unter Tausenden am Tag, bei einer Arbeitslosigkeit von 25%. Nach der verzweifelten Jagd nach Bargeld oder leicht absetzbaren Waren sah das Haus aus, als hätte ein Orkan in den Zimmern gewütet. Alles war ohne einen Versuch, die Absicht zu verbergen, planlos, aber wirksam durchwühlt worden. Don Alfonso nahm es ruhig auf, aber man sah, wie erschöpft er war. Als die Polizei weg war, holte Don Alfonso ein Bier und eine Cola aus dem Kühlschrank und wir setzten uns auf die Terrasse. »Ich würde lieber ein Bier haben.« Er warf mir einen Blick zu, sagte aber nichts. Stattdessen brachte er die rot-weiße Dose zurück und griff noch ein Bier. Ich erzählte Don Alfonso von den letzten Tagen. Ich ließ nichts aus und gab auch zu, nicht zu wissen, was ich den drei Schlägern verraten hatte. Aber nun war es ja klar, dass ich seinen Namen genannt hatte. Woher wussten Sie überhaupt von dem Koffer? Wer weiß sonst noch davon? Du, Oscar, Gloria, Ich zuckte die Schultern. Du betrügst dich selbst, Pedro. Ich wusste seit Jahren davon, bevor du mich gebeten hast, darauf Acht zu geben. Unmöglich. Er fixierte mich. Trinker haben wenig Geheimnisse. Ich merkte, wie ich über und über rot wurde wie ein pubertierender Schüler. Er hatte zweifellos recht. Leider konnte ich mich gut an nächtliche, lautstarke Gespräche erinnern, wo ich mit einem sicher verwahrten Koffer geprahlt hatte, der meine Lebensversicherung sei. Aber Gloria hatte überrascht gewirkt, als sie von aufbewahrten Bildern hörte. Sie hatte also früher nichts von ihrer Existenz gewusst. Und Oskar? Oskar und ich hatten so viel Zeit miteinander verbracht, dass es nur verständlich gewesen wäre, wenn ich mit ihm im Suff darüber geredet hätte. Aber gerade das hatte ich nicht getan. Ich hatte bei Fremden damit geprahlt, besonders bei Frauen, aber nie bei Gloria und Oskar. Wir kannten uns zu gut. Bin ich früher überwacht worden? Wir haben alle potenziellen Gefahrenquellen überwacht. War ich eine? Du warst links und hast mit linksgerichteten Elementen verkehrt. Er schaute mich mit seinen wachen, melancholischen Augen an. Plötzlich war es mir klar. Du hast mich überprüft, als es zwischen Amelia und mir ernst wurde? Ich habe getan, was jeder verantwortungsvolle Vater für sein einziges Kind tun würde. Er lächelte und legte überraschend seine trockene, feingliedrige Hand auf meine. Du bist ein guter Schwiegersohn geworden. Du hast mich unter die Lupe genommen und gehört, was ich zum Beispiel über meinen Koffer gesagt habe. Und hast herausgefunden, dass ich zwar ein Trunkenbold war, aber weder arm noch Kommunist. Ich fand dich letzten Endes dazu geeignet, Amelia zu bekommen. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Dann hätte dich meine verliebte, halsstarrige Tochter trotzdem genommen. Die alten Zeiten waren auch damals schon längst vorbei. Schweigend saßen wir mit unseren Erinnerungen da. Es gab nichts zu sagen. Wir hatten alles schon 100-mal gesagt. Haben Sie ihn? Den Koffer? Nein, Sie haben ihn nicht. Wo ist er? Später. Er nahm einen Schluck Bier. Wir kommen immer wieder auf den Minister. Die Basken sind es nicht. Davon bin ich überzeugt. Aber wer ist es dann? Und warum? Der Minister? Die Bilder sind doch veröffentlicht worden. Warum sollte er mich weiter verfolgen? Rache. Vielleicht die gute alte Rache eines stolzen Latinos, dessen Ehre du befleckt hast. Im Charakter des spanischen Mannes steckt noch immer viel Sizilianisches oder Maurisches. Und er hat den Apparat hinter sich. Ist das der Zusammenhang? Hast du das in den letzten Tagen herausgefunden? Nein. Ich bin ein alter Mann aus einer vergangenen Zeit. Ich hätte den Beweggrund verstanden, auch wenn ich ihn verurteile. Das heißt, du glaubst nicht dran? Ich weiß, dass es nicht so ist. Wie dann? Er sah mich an. Ich gebe dem Terroristen recht. Die Antwort liegt in einem deiner Fotos. Man kann es auch anders sagen. Wir haben die falschen Fragen gestellt, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart statt auf die Vergangenheit gerichtet haben. Ich weiß nicht. Ich steckte mir eine Zigarette an. Er stand auf, ging ins Haus und kam mit einer blauen Eintrittskarte für die Stierkampfarena Las Ventas am kommenden Sonntag wieder. Beim dritten Stier wird sich ein Mann meines Alters auf den Platz neben dir setzen. Er hat die Sonntagsbeilage von El País in der Hand. Wer ist er? Sagen wir, er arbeitet für den Staat. Sagen wir, er ist einmal mein Schüler gewesen. Sagen wir, er hat Informationen, die nur er dir erzählen wird. Warum so verdeckt? Weil er Schweigepflicht hat. Er tut mir einen Gefallen. Er bezahlt eine Schuld zurück. Er hat Zugang zu einem Archiv, das offiziell nicht existiert. Das, wie die demokratische Regierung öffentlich erklärt hat, eingestampft werden sollte. Dazu ist es nie gekommen. Es wurde nur für alle geschlossen. Außer für einen sehr begrenzten Personenkreis. Es enthält Geschichten und Bilder aus der Vergangenheit und viele wünschen nicht, es zu öffnen, weil sie Angst davor haben. Warum? Die Vergangenheit holt den Menschen gern ein, wenn es am ungelegensten ist. Das, was einmal Sinn ergeben hat, ergibt heute nicht notwendigerweise den gleichen Sinn. Wenn wir zu den letzten 50 Jahren genug Abstand gewonnen haben, kann dieses Archiv Spaniens unruhige Geschichte erhellen. Er war ein alter Mann und drückte sich kryptisch aus. Das lag ihm im Blut. Die vielen Jahre in den düsteren Korridoren des Geheimdienstes hatten ihn der Fähigkeit beraubt, irgendetwas gerade herauszusagen. Informationen waren für ihn wie Rentenpapiere. Man musste die Mittel sparsam verwenden. Er würde sich nicht mehr ändern. Er war ein alter Mann. »Wo ist mein Koffer?« »Komm, gehen wir in den Garten.« Das Zimmer war ein Doppelzimmer, das ich für einen Einzelzimmerpreis bekam. Carlos an der Rezeption kannte mich und wollte weder Pass noch Ausweis sehen. Es war ein reichlich masochistischer Zug, ein Hotel wenige Schritte von der Brandstätte zu wählen, aber das Hotel Inglés war ein kleines Familienhotel, wo ich oft gewohnt hatte, bevor ich meine eigene Wohnung bekam. Es war diskret, und es war mein Viertel, in dem ich zu Hause war. Ich fühlte, dass ich hier von vorne anfangen musste, wenn ich vermeiden wollte, dass meine verzweifelte Sehnsucht in eine todbringende Depression überging. Don Alfonso war enttäuscht gewesen, als ich ihm sagte, ich wolle den Koffer zukünftig in meiner Bank deponieren. Immerhin war die Gefahr nicht gebannt. Er hatte den Koffer in seinem Treibhaus versteckt gehabt, unter dem Mistbeetkasten. Ein gutes Versteck, wie ich zugeben musste. Jedenfalls hatten die irischen Schläger ihn dort nicht vermutet. Ich hatte mir dann ein Taxi kommen lassen und war in die Stadt gefahren. Ich wusste, dass ich den Bildern, die ich so viele Jahre weggeschlossen hatte, nur an einem Ort begegnen konnte, der anonym war und zugleich vertraut. Ich verbrachte mehrere Tage in meinem Hotelzimmer mit abgeschaltetem Handy, Tage, an denen ich in mir selber schwelgte und zu den wesentlichen Punkten meines Lebens zurückzufinden versuchte. Es waren Stunden, in denen ich zum ersten Mal in meinem 50 Jahre langen Leben auf mich selbst schaute und herauszufinden versuchte, wer ich war und warum ich so war. Ich fand nicht so viele Antworten, wie ich vielleicht erhofft hatte, aber ich lernte, mein Leben besser zu verstehen. Ich trank, wurde aber eigentlich nicht betrunken, sondern weich und sentimental. Ich hatte keine Ahnung, wonach ich fahndete. Ich suchte auf gut Glück in den Fotos aus 40 Jahren, die ich mit der Kamera fest in der Hand verbracht hatte, als wäre sie ein Körperteil. Ich sah der Vergangenheit ins Auge und erledigte sie. Die Sehnsucht war die ganze Zeit da, aber phasenweise vergaß ich Amelia und Maria Luisa, wenn Bilder und Texte auftauchten und mich in Kindheit und frühe Jugend zurückschickten. Eigentlich kann man sich nicht erinnern, wie man war. Ein Bild hilft weder die Gedanken noch die Gefühle von damals zu präzisieren. Sie sind nur kleine, vibrierende Echos aus einer vergangenen Zeit, festgehalten auf vergänglichem Fotopapier oder spröden, zerknitterten Negativen. Mit den Fotos in der Hand konnte ich den körperlichen Verfall fast spüren. Daran dachte ich, während ich Bild um Bild aus dem Koffer nahm. Ich hatte das Gefühl, meine Trauer verwandele sich in der Rückschau immer mehr in einen allgemeinen Weltschmerz. So konnte ich sie einpacken und besser unter Kontrolle bekommen. Und dann doch wieder der jähe Sturz aus der Melancholie in die Verzweiflung. Das erste Bild von Amelia in weißer Bluse und blauem Rock mit zusammengekniffenen Augen vor dem Springbrunnen auf der Plaza Cibeles in Madrid. Beim Anblick ihrer kleinen Füße in den Goldsandalen schossen mir die Tränen in die Augen. Ihr verzerrtes Gesicht bei Maria Luisas Geburt, deren schwarzgelockter Kopf eben aus dem Schoß guckt. Und das letzte Bild, das ich von ihnen gemacht habe. Sie sitzen auf einer Bank und füttern Tauben. Ich hasse diese fliegenden Ratten, aber Maria Luisa liebte sie. Und ich habe in dem Moment auf den Auslöser gedrückt, als die Vögel wie ein Heiligenschein um ihre Köpfe stehen, während der Blick auf den lachenden Mund des Kindes und die glücklichen Augen der Frau gelenkt wird. Dieses Bild habe ich ein paar Stunden angesehen. Zum Schluss nahm ich mir das Foto vor, das ganz zuoberst im Koffer lag. Ich weiß nicht genau, was mich veranlasste, es so lange hinauszuzögern, aber vermutlich die Angst, es gebe da eine Verbindung zu meiner Tragödie. Ich betrachtete das Bild mit der jungen Frau, mit dem Marianne Faithful Haar und dem Mann hinter ihr. Clara Hoffmann hatte mir das Foto in der Cerveceria Alemanna vorgelegt und seitdem war mein Leben nicht mehr dasselbe. Jetzt legte ich es auf den Boden im Hotel in Glace, schaute es an und erinnerte mich. Es gab noch ein anderes Foto aus der Zeit, ein Farbfoto in einem Wohnzimmer aufgenommen. Das Mädchen, Lola Nielsen, war darauf mit einem anderen Mädchen zu sehen, dessen Name mir nicht mehr einfiel. Es gab da auch noch drei Männer. Sie sitzen um einen niedrigen Tisch. An der Wand hängt das bekannteste Poster dieser Zeit, ein stark geschönter Che Guevara mit Vollbart und sanften Augen unter dem Barett. Lola spielt auf ihrer Gitarre und die Männer sehen sie an. Ihr helles Haar fällt ihr übers Gesicht und verdeckt es halb. Der eine der Männer ist Ernst Strauß, der in jenem Sommer mit zwei anderen Deutschen aus Berlin angereist war. Auf dem Bild sehen sie sich ähnlich. Junge Männer mit Bart und langen Haaren. Ich konnte mich erinnern, dass sie im Frühsommer einige Monate in unserer Wohngemeinschaft verbracht hatten. Ich sah sie vor mir. Sie waren stürmisch und engagiert und sprachen von der kommenden Revolution. In Diskussionen behaupteten sie unbeirrbar, dass eine friedliche Umwälzung der Gesellschaft nicht länger möglich sei. Lola und ich mischten uns gewöhnlich nicht ein. Lola dachte nur an ihre Karriere als Songschreiberin und ich dachte meist an meine Bilder, daran, der Robert Capra meiner Zeit zu werden, Lola und anderen Mädels an die Wäsche zu gehen und Shit zu rauchen. Ich beherrschte die nötigen Phrasen, aber im Innern glaubte ich eigentlich nicht an ihre revolutionären Sprüche. Den Deutschen und den Dänen ging es einfach zu gut. Ich schaute auf die Fotos und die Erinnerung wurde stärker. Ich war eines frühen Morgens aus Lolas Zimmer gekommen. Ich ging die Treppe hinunter und sah einen Schatten, der sich gleichsam zurückzog und in der Küche verschwand. In dieser WG, die in dem alten großen Hauptgebäude eines ehemaligen Gehöfts wohnte, gingen die Leute ein und aus, so dass man häufig auf jemand stieß, den man nicht kannte. Ich ging in die Küche, um Kaffee zu trinken. Eine Frau stand mit Ernst am Waschbecken. Sie hielt einen Becher Tee in der Hand und sprach auf Deutsch eifrig, aber leise. Ich sagte »Guten Morgen«. Die Frau drehte das Gesicht weg. Und Ernst bat mich, in seltsam schroffem Ton zu verschwinden. Ich antwortete nicht, sondern nahm einen Becher Kaffee und machte mir ein Brot. Es war genauso meine Küche wie ihre. Die Frau wandte mir den Rücken zu. Ich hatte ihr Gesicht nur kurz gesehen, aber ich erinnere mich an ein bleiches, straffes Gesicht und brennende, intensive Augen, als sie mich fixierte. Die beiden blieben in der Küche, und ich setzte mich im Morgengrauen in den Hof, aß mein Brot, trank meinen Kaffee und rauchte eine Zigarette. Ich sah die Frau nicht wieder. Wenig später verließ Ernst die WG und ich sah auch ihn nie wieder. Erst ein paar Jahre später bekam die Frau auch einen Namen, als ich ihr Gesicht auf den Fahndungsplakaten in der Bundesrepublik sah. Ihre und Ulrike Meinhoffs intensive Augen starrten von einem Plakat, auf dem sie wegen Mordes, Entführung, Raub und anderer terroristischer Taten gesucht wurden. Es bestätigte meinen Verdacht, dass die Wohngemeinschaft bei Boense terroristischen Samen gesät hatte. Aber der wurde in jenen Jahren an vielen Orten gesät, ohne dass er immer aufging, im Gegenteil. Man nehme nur Oskar und mich selbst oder einige der anderen Bewohner aus jener Zeit. Einer ist heute ein erfolgreicher Werbemann, ein anderer Staatssekretär in einem Ministerium und bekannt für seine rücksichtslose Personalpolitik unter der bürgerlichen Regierung in den 80er Jahren. Eigentlich hätte auch Oskar ganz gut in diese WG gepasst. Und wer weiß, vielleicht war er ja dort gewesen, vor oder nach meiner Zeit. Ich nahm mir noch einmal das Gruppenbild aus der WG vor und schaute mir besonders einen der drei jungen Männer an. Plötzlich wusste ich wieder seinen Namen. Carsten Svoerslev. Er ist der Einzige, der seine Überzeugungen von damals bewahrt hat. Ich habe die dänische Politik nicht sonderlich verfolgt, aber er war im Folketing. Er gehörte einer linken Gruppierung an, die den äußersten linken Flügel vereinte, alte Kommunisten, Anarchisten, Trotzkisten und Maoisten, alle Parteien aus den 70ern, die in ihren Namen Begriffe wie Arbeiter oder kommunistisch führten. Sonst hatten die meisten ihre Vergangenheit abgelegt. Als die Berliner Mauer fiel, gingen ihre Überzeugungen in die Brüche. Sowohl die Wohngemeinschaft als auch Dänemark hatte ich längst hinter mir gelassen und Lola war eine Frau unter anderen in meiner Vergangenheit. Aber in diesem Hotelzimmer, konfrontiert mit den Fotos, die 30 Jahre alt waren, kam mir alles wieder in den Sinn. In der Nacht vor meiner Abreise war ich mit Lola zusammen gewesen. Es war sehr warm geworden. Die laue Nachtluft kam durch das gardinenlose Fenster und zog den Rauch unserer Joints hinaus. Wir waren nackt und hatten uns geliebt. Sie lag halb auf der Seite und zeichnete abstrakte Figuren auf meinen Bauch. Ihre Brust berührte meinen Arm. Ich fühlte mich warm und leicht vom Sex und vom Marihuana und war bei dem Gedanken an meine Abreise ein wenig traurig. Und mit einem Anflug von Wehmut fragte ich sie: »Wo kommst du eigentlich her, Lola?« »Nirgendwoher. Wir kommen alle irgendwoher und wir gehen alle irgendwohin. Ich bin in einer Offiziersfamilie in Fordingborg aufgewachsen, aber ich stamme aus England. Ich bin adoptiert, ich glaube, ich bin adelig. Alles ein großer Skandal.« Es war typisch für sie. Sie erfand sich die ganze Zeit selber und teilte sich neue Rollen zu, neue Identitäten und Vorgeschichten. Sie war die Produzentin ihrer eigenen Geschichte. Wenn sie eine neue Legende schuf, glaubte sie steif und fest an ihre Richtigkeit. Ich widersprach ihr nicht. Sie küsste mich auf die Brust und liebkoste mich mit ihrer Zunge und weiter unten mit den Fingern, und ich spürte zwischen ihren Händen die Lust wieder wachsen. »Du hast so viele Talente, Peter. Du bist ein talentierter Liebhaber, du bist ein talentierter Fotograf, du bist ein talentierter Verführer, du bist ein talentierter Lügner. Diese ganzen Talente werden dein Untergang sein. Musst du wirklich abreisen?« Ich schob sie sanft auf den Rücken und drang in sie ein. »Peter, ich habe kein Talent. Mein einziges Talent ist, Männer zu verführen. Ich habe das große Talent, Männer dazu zu bringen, dass sie machen, was ich will. Warum machst du nicht, was ich will?« Ihre Stimme war auch nach 30 Jahren klar vernehmbar, als hätte sie nackt auf dem Bett des Hotelzimmers gelegen. Sie war so gespenstisch nah, dass ich vor Kälte schauderte. Es war Erinnerung und Erlebnis zugleich. Es war auf eine Art wie ein psychedelischer Trip. Als sähe ich mir einen Film an, so sah ich Peter Lime an jenem Morgen von dem Hof fortziehen. Den Rucksack über die Schulter geworfen, ging er den einsamen Feldweg hinunter, der zur Landstraße führte. Ich hörte den Duft von Lolas Haut und ihrem Schoß in meiner Nase und an meinem Körper. Es war ein herrlicher, früher Sommermorgen in Dänemark, an dem das Licht über den flachen Strandwiesen von so purer Schönheit war, als wäre es von einem genialen Künstler gemalt. Über den Boden kroch der Frühnebel. Berauscht vom Marihuana, aber noch mehr vom Gefühl totaler Freiheit und der Unverwundbarkeit in meinem jungen, starken Körper, schwenkte ich auf die Landstraße. Ich saß im Schneidersitz auf dem Boden meines Hotelzimmers. Ich war nackt und durch das offene Fenster drang das geschäftige Treiben auf der Kaje Etchegaray nach dem Ende der Siesta. Vor mir lag das Foto, das Clara Hoffmann mir gegeben hatte. Und plötzlich war mir klar, dass ich weder vorher noch nachher so glücklich und leichten Mutes gewesen war, wie an jenem Morgen, als ich Lola verließ. Die Welt lag mir zu Füßen und wartete darauf, erobert zu werden. Rot, rund und heiß lag Madrids Stierkampfarena Las Ventas in der späten Nachmittagssonne, als mich das Taxi am Sonntag kurz vor 5 absetzte. Vor der Arena herrschte das übliche Menschengewimmel und ein infernalischer Lärm hupender Autos, schreiender Händler, trällernder Verkehrspolizisten, die versuchten, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. Süßigkeiten und Nussverkäufer neben Buden mit Bier und Wasser, Wagen mit Spielzeug und Plakaten, hässlichen Stoffstieren, falschen Degen und Kappas und eine summende Erwartung, die, wie ich vergessen hatte, vor einem Stierkampf immer in der Luft vibriert und von der ich sofort angesteckt wurde. Meine Sinne waren wach, als läge eine lange Lethargie hinter mir. Ich sah das Leben um mich herum und nicht nur die Kälte in meinem Innern. Mit den farbenprächtigen Billets in der Hand bewegte sich die Menge zum Eingang der Arena. So muss es in Rom gewesen sein, wenn das Volk zu den Gladiatoren kämpfen ging. Die kribbelnde Nähe des Todes, die man sehen und erleben konnte, während man selber außer Gefahr war. Ich fing an, mich ein wenig zu freuen. Das Ritual hatte mich zu meiner Überraschung in seinen Bann geschlagen, und um ein Haar hätte ich vergessen, warum mich Don Alfonso nach Las Ventas geschickt hatte. Wenn der dritte Stier über den Sand in die Sonne und in seinen sicheren Tod stürmte, sollte ein Mann mit der Sonntagsbeilage von El Pais unterm Arm auftauchen. Ich verfolgte die ersten beiden Kämpfe anfangs gespannt, dann mit abnehmendem Interesse, da entweder der Stier oder aber der Stierkämpfer schwach waren. Als das Hornsignal den dritten Stier ankündigte, setzte sich ein älterer Mann auf den freien Platz neben mich. Er hatte die dicke farbige Sonntagsbeilage von El Pais dabei und legte sie sich auf den Schoß. Buenas tardes, Señor Lime. Buenas tardes. Ich sah auf. Er war ein kleiner Mann mit einer hohen, gewölbten Stirn. Das schwarze, pomadisierte Haar war glatt zurückgekämmt und er hatte einen schmalen Oberlippenbart. Trotz der Hitze trug er einen hellen Anzug und einen sorgfältig gebundenen Schlips. Gefällt Ihnen unsere Fiesta Brava? Nicht besonders. Die Stiere sacken zusammen und los Toreros scheinen eher ans Konto als an ihre Kunst zu denken. Sehr gut beobachtet. Könnte heutzutage für fast alles gelten. Man denkt mehr an das Geld als an die Kunst oder die Traditionen, die Spanien zu einem zivilisierten Land machen. Don Alfonso sagte mir, Sie kennen und verstehen unser Land und wünschen ihm nur Gutes. Ganz richtig. So war es nicht immer. Was wollen Sie damit sagen? Sie haben einmal einer Gruppe angehört, die zivilisierte Ordnung umstürzen wollte. Wenn Sie meinen, ich sei ein Gegner der Franco-Diktatur gewesen, dann haben Sie recht. Das ist eine Vereinfachung, Señor Lime. El Caudillo, gesegnet sei seine unsterbliche Seele, war ein weitblickender Mann. Er kannte unser kochendes Blut, unsere Brutalität, unsere Faszination für den Tod, wofür die Corrida nur ein Beispiel ist, unseren Mangel an Toleranz, unseren Machismo und unseren unbeugsamen Stolz. Er hat es als seine Aufgabe angesehen, die Wunden des Bruderkriegs zu heilen und Spanien als moderne europäische Nation zu hinterlassen. Ich bin sicher, die Gefolterten und Hingerichteten danken für seinen Einsatz. Die Alternative wäre das Chaos gewesen. De Caudillo hat es richtig gesehen. Spanien musste lange Jahre seinen eigenen Weg gehen, um mit heiler Haut aus seiner Vergangenheit herauszukommen. Sind Sie Historiker? So ungefähr. Aber wir wollen ja nicht über Politik oder Geschichte diskutieren. Ich bin hier, um meine Schuld gegenüber einem Mann zu begleichen, den ich respektiere. Sie kennen meinen Namen, ich kenne den Ihren nicht. Nennen Sie mich der Einfachheit halber Don Felipe. Gut. Don Felipe, wenn Sie kein Historiker sind, was sind Sie dann? Sie dürfen mich nicht missverstehen. Ich bin ein Anhänger der Demokratie. Unsere ganze Arbeit hatte eigentlich nur das Ziel, gegen Kommunismus und Anarchismus zu kämpfen, um Spanien für die Demokratie reif zu machen. Und das ist gelungen. Mein Beitrag dabei war, subversive Kräfte zu überwachen und zu stoppen. Mein Spezialgebiet war der sowjetische Geheimdienst KGB. Plötzlich ging ein Rauschen durch die Arena und ich schaute hinunter, als das Orchester mit dem Paso Doble anfing. Es war einer der Augenblicke großer Schönheit, in denen der Stierkampf zur Kunst wird und Tier und Mann in tödlicher Umarmung verschmelzen. Der Torero war ein junger Andalusier, der noch nicht alt genug war, um zu verstehen, dass er sterblich war. In immer engeren Kreisen zog er den Stier mit dem roten Umhang an sich. Der Stier ging geradewegs und angriffslustig auf ihn los. Man sah dem jungen Mann an, dass er den Augenblick so lange wie möglich hinausziehen, sein makabres, edles Ballett unendlich fortsetzen wollte, während ihn die Musik und die taktfesten Olé-Rufe der Zuschauer wie ein Narkotikum vorantrieben. Aber schließlich siegte die Vernunft. Er beendete unter dem großen Jubel des Publikums eine Serie von drei Pas und holte dann seinen Degen. Möge der Tod schön werden. Der junge Stierkämpfer ging in die Arena, verbeugte sich und schenkte den Stier dem ekstatischen Publikum. Er stellte sich in Positur und zog in ein paar knappen, sublimen Pas das Tier an sich vorbei. Dann erhob er sich auf die Zehenspitzen und zielte längs der Klinge, während er die Augen des Stiers mit dem roten Tuch verdeckte, so dass es den blutenden Rückenmuskel und die kleine Stelle bloßlegte, an der die Klinge in die inneren Organe eindringen sollte. Es war ganz still in der Arena. Dann griffen Mann und Stier zugleich an. Der Andalusier beugte sich geschmeidig über die Hörner, stieß den Degen tief hinein und durchschnitt die Halsschlagader. Der Stier sank in die Knie, blieb einen Moment so und spuckte Blut, bevor er auf die Seite kippte und der Gehilfe ihm mit seinem kurzen Messer den Gnadenstoß gab. Danken wir Gott für unseren Helden. Oder Don Alfonso für die Karten. Ja, und nun sollten wir gehen. Wir hatten das Glück, einen der seltenen Augenblicke zu erleben, in denen Kunst entsteht und vor unseren Augen stirbt. Er kommt heute wohl kaum noch einmal. Ich dachte, Sie hätten etwas für mich. Habe ich auch. Aber wir brauchen hier nicht mehr zu sitzen, kommen Sie. Er stand auf und wir gingen durch die Reihen zum Zwischengang und in das eigentliche Arena-Gebäude. Er steuerte auf einen der vielen Stände zu und bestellte zwei Cognacs. Ich habe ein Abhörprotokoll in die Beilage gelegt. Es stammt aus einem Archiv, das nicht existiert, zumindest offiziell. Aber Sie haben mein Wort, dass es echt ist. Das ist eine Ehrenschuld, die ich bezahle. Ich breche das Gesetz, ich breche mein Schweigegelübde. Ich breche meinen Eid auf den Caudillo. Aber ich fühle mit Don Alfonso und betrauere seinen Verlust, der auch Ihr Verlust ist. Was steht darin? Lesen Sie es. Zwei Männer unterhalten sich. Der eine heißt Viktor Ljubimov. Offiziell war er lange Jahre Kulturattaché, aber sein eigentlicher Arbeitgeber war der KGB. In seine Verantwortlichkeit fiel die PCE, die Kommunistische Partei Spaniens. Er war ein Kurier, der der Partei Geld brachte und ein Agent, der mithalf, die PCE zu organisieren. Wie Sie wissen, war die Partei vor dem Übergang illegal. Ich nickte. Er hatte das spanische Wort Transición gebraucht. Es beschrieb die merkwürdigen und gefährlichen Jahre von General Francos Tod 1975 bis zu den ersten freien Parlamentswahlen im Juni 1977. Es stand nicht in den Karten, dass der König oder die Machthaber des alten Regimes den Weg der Demokratie wählen würden. Gut. Und wer ist der andere? Haben Sie Nachsicht mit einem alten Mann. PCE, Partido Comunista de España. Viele ihrer führenden Funktionäre lebten in Frankreich oder Moskau. Aber in den 70ern gab es eine neue Generation, die die Partei in Spanien wieder aufbauen wollte. An den Universitäten wie in den Gewerkschaften war die KP ungeheuer aktiv und stark. Und uns fehlte teilweise der Zugang zu ihrem Apparat im Untergrund, da den neuen, jungen Kommunisten schwer beizukommen war. Aber wir wussten, dass Moskau natürlich versuchte, einerseits durch Agenten, andererseits über die Finanzierung der Partei, Kontrolle und Einfluss zu behalten. Spanien befand sich in einer revolutionären Situation. Aber viele Linke fanden es nicht gerade großartig, Francos Regime durch einen Sowjetkommunismus zu ersetzen. Dies wiederum bereitete Moskau Sorgen. Das ist der Hintergrund, damit Sie die Abschrift verstehen. Wir nahmen einen Schluck Cognac. Wir behielten Viktor im Auge und überwachten ihn. Die andere Person des Gesprächs kennen wir hingegen nicht. Wir konnten heraushören, dass er deutscher Abstammung ist, dass er aus der DDR kommt und Mitarbeiter der Staatssicherheit ist. Seine Aufgabe war es, die PCE zu infiltrieren. Wir wissen nicht genau, welche Funktion er hatte oder ob er Sie rekrutierte. Ich sah ihn verblüfft an. Mich? Ich bin nie Mitglied einer Partei gewesen. Ich habe zwar als Fotograf in der DDR gearbeitet, aber ich kenne niemanden und habe niemanden aus der DDR hier in Madrid gekannt. Immer noch schaute ich Don Felipe an, doch er hob nur sein Glas und leerte es. Vielen Dank für das großartige Erlebnis. Don Alfonso muss hell sehen können. Mich zu bitten, ausgerechnet beim dritten Stier zu erscheinen, war ein Geniestreich. Es ist selten, dass El Arte de Torear wirklich eine Kunst ist. Auf Wiedersehen, Senor Lime. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Er ließ die Beilage von El Pais liegen, stand auf und verschwand in der Menge, die jetzt aus der Arena den Ausgängen zuströmte. Ich fuhr zu unserem sonntäglich stillen Büro am Castellano. Während der Saison herrschte hier auch sonntags Hochbetrieb. Die unersättliche Gier des Menschen nach Fotos von Prominenten und Millionären kannte keinen freien Tag. Im August allerdings fuhren wir die Aktivitäten in Madrid ganz herunter und überließen die Wochenendgeschäfte dem Londoner Büro. Die meisten unserer Mitarbeiter flüchteten vor der Smoghitze und machten Urlaub. Auch Oscar und Gloria hatten die Gelegenheit genutzt und sich in die Ferien abgesetzt, der eine nach Irland, der andere nach London. Das Büro war mit Ausnahme des sanften Summens der Klimaanlage totenstill. Die Rechner waren abgedeckt. Ich ging durch die leeren Räume und genoss eine Weile die Stille und Kühle. Schließlich setzte ich mich in mein Büro. Ich legte die Bogen vor mich hin, zündete eine Zigarette an und begann mit der Lektüre. Überwachungsprotokoll PCE-13-5.3.76, 14.45 Uhr. Ausgefertigt von, durchgestrichen, aus dem Englischen übersetzt von, durchgestrichen. Gesprächsteilnehmer Viktor Ljubimov, ca. 40, Kulturattaché an der sowjetischen Botschaft in Paris, eingereist über die portugiesische Grenze am 23.02.76 mit kubanischem Pass, untergebracht im Hotel Victoria. Unbekannter Mann, Mitte 20, groß, langer Bart, Hippie-Typ. Gespräch wurde auf Englisch geführt. Vereinzelt Interferenzgeräusch. Allerdings fehlen die ersten 4 Minuten. Der Hippie spricht mit einem Akzent, der als Deutsch identifiziert wird. Ljubimovs Englisch ist fließend und britisch in seiner Aussprache. Es gelang der Überwachungsgruppe C-3 nicht, ein Foto von Hippie zu machen. Offensichtlich hatte man Hippies Identität nicht feststellen können. Groß und langhaarig. Die Beschreibung passte auf tausende junger Abendländer, die in den 70ern in Madrid herumwimmelten und das Leben genossen, als Dollars oder D-Mark viele Peseten wert waren. Sehr aussagekräftig schien dieses Protokoll also nicht. Andererseits, und das war beunruhigend, das Gespräch hatte stattgefunden. Oder etwa nicht? Victor, hast du den Eindruck, dass die Kommission des Obreras die Arbeiter am 1. Mai auf die Straße bekommen? Hippie, die Genossen machen ein großes Stück Arbeit und scheinen der Strategie zu folgen, die auch das ZK in Moskau verfolgt. Es gilt zu mobilisieren und die PSUE in die Defensive zu drängen. Victor, was ist mit den Streiks nächsten Monat? Hippie, alles deutet darauf hin, dass sie landesweit sein werden. Nah an einem Generalstreik. Da ist noch die Studentenbewegung. Die anarchistischen Gruppen sind stark und drängen die Partei in den Hintergrund. Wir brauchen auch dafür die nötigen Mittel. Viktor, Moskau ist reich, aber wir sind keine Zapfsäule. Hippie, jetzt oder nie. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die PCE legalisiert wird. Dann müssen wir stark dastehen, sonst läuft das Volk zu den Sozialisten über. Wir befinden uns in einer revolutionären Situation. Viktor, Moskau legt Wert auf den Streik und den 1. Mai. Da muss die Tür des verrotteten Systems eingetreten werden. Hippie, ich verkehre im Milieu. Studenten und Arbeiter werden am 1. Mai gemeinsam auf der Straße sein. Außerdem sind dann noch die Basken. Meine Kontakte berichten, dass sie zu einer militärischen Offensive mit gleichzeitigen Demonstrationen und Streiks bereit sind, Viktor. Für Moskau ist die richtige Strategie, so in die Übergangsphase einzutreten, dass die PCE eine legale Partei werden kann. Hippie? Aha. Viktor, es ist geplant, zunächst Carrillo einzuschmuggeln und ihn hier illegal als ein Symbol wirken zu lassen. Und dann, wenn die Zeit reif ist, La Passionara in aller Öffentlichkeit einreisen zu lassen. Hippie? Das erlauben Sie nie. Viktor, wir glauben nicht, dass der Terrorismus in der jetzigen Situation eine praktische Strategie sein kann. Moskaus Strategie ist eine Mischung. Einerseits muss die Arbeiterklasse am Arbeitsplatz gewonnen werden, andererseits muss auch die Bevölkerung an sich gewonnen werden, und zwar indem man am parlamentarischen Prozess teilnimmt, der kommen wird. Wir müssen dabei sein, wenn der Faschismus von der bürgerlichen Demokratie abgelöst wird. Zumindest im ersten Durchgang. Hippie, nach meiner Auffassung versteht Berlin den Kampf der Basken in der jetzigen Situation nicht als Terrorismus, sondern als legitimen, bewaffneten Kampf. Viktor, wir sind wohl nur teilweise mit den Genossen uneinig, aber im Moment sehen wir den legalen Weg als den einzig richtigen. Es wird eine Wahl kommen. In dieser Wahl muss die PCE stark sein. Hepi, Misha meint, ich sollte mit den Kontakten zur ETA weitermachen. Viktor, darin besteht keine Uneinigkeit. Hepi, wir bilden sie weiter aus und tun uns mit den tschechoslowakischen Genossen wegen einer neuen Sendung zusammen. Viktor, in Ordnung. Im Übrigen möchte ich, dass du noch mehr über das Studentenmilieu sammelst. Außerdem bin ich an Namen in der Presse interessiert, die wir als solidarisch mit der Arbeiterklasse einstufen können, wenn die Lage sich zuspitzt. Wenn man den Verlauf der Geschichte kannte, konnte man das Muster gut erkennen. Die illegalen kommunistischen Gewerkschaften, Commissiones Obreras, hatten im Jahre Null nach Frankos Tod zum Generalstreik und zu großen Mai-Demonstrationen aufgerufen. Im April 1976 wurde Spanien von der größten Streikwelle seit 40 Jahren erschüttert. Die Streiks halfen mit, die alte faschistische Garde wegzufegen und den Weg für eine reformorientierte Regierung mit Adolfo Suárez an der Spitze freizumachen. Der alte Vorsitzende der Kommunisten, Santiago Carrillo, war dann später in jenem Jahr durch eine Perücke unkenntlich gemacht, nach Madrid zurückgekehrt. 1977 wurden Spaniens Kommunisten legalisiert. Und die legendäre Führerin aus dem Bürgerkrieg, Dolores Ibárruri, genannt La Passionara, kehrte im Triumph heim. Es war auch typisch für die Kommunisten, dass sie nicht allein die Faschisten, sondern auch die Sozialdemokraten der PSOE als Hauptfeind betrachteten. Das ging noch auf den Bürgerkrieg in den 30er Jahren zurück, als die Kommunisten sowohl die Anarchisten wie auch die Sozialisten bekämpft hatten. Im Juni 1977 hatte das bürgerliche Zentrum die Wahl gewonnen. Auch die PCE hatte nicht schlecht abgeschnitten, aber lange nicht so gut wie die PSOE. Die kommunistische Strategie war misslungen. Spanien wurde nicht kommunistisch, sondern eine liberale Demokratie. Ich konnte mir auch denken, was sie mit den tschechoslowakischen Genossen meinten. Die sollten den Plastiksprengstoff Semtex liefern, den die ETA für ihre Bomben benutzte. Die DDR hatte Terroristen auf der ganzen Welt ausgebildet und ausgerüstet. Palästinenser, die Roten Brigaden in Italien, die Rote Armee-Fraktion in Westdeutschland und die ETA in Spanien. Während Funktionäre und Medien der DDR hartnäckig behaupteten, ausschließlich dem Frieden zu dienen, förderte dieser Staat aktiv den internationalen Terrorismus. Mit Mischa war natürlich Markus Wolf gemeint, der Chef der DDR-Auslandsspionage. Ich stand auf, holte mir in der Gemeinschaftsküche ein Bier aus dem Kühlschrank und las weiter. Hippi, ich habe von einem dänischen Journalisten und Fotografen gehört, der gute Kontakte zu den Basken und zum Untergrund hat. Er ist viel gereist, ein bisschen ein Vagabund, aber tüchtig. Er reist dahin, wo die Bilder sind. Viktor, ist er bürgerlich? Hippie, progressiv-liberal. Er flirtet wie alle anderen mit dem Sozialismus oder eher der naiven spanischen Ausgabe von Durrutis anarchistischen Gedanken. Viktor, das ist ja reaktionär. Hippie, aber ich glaube, das sitzt nicht sehr tief. Und er kann geformt werden. Reaktionär würde ich ihn nicht nennen. Viktor, ist er vertragsfähig? Hippie, vielleicht. Eher jemand, der Informant sein kann, ohne es eigentlich zu wissen. Er braucht immer Geld, trinkt zu viel, Frauenfreund. Geld könnte also ein Motiv sein. Viktor hört sich gut an. Wie heißt er? Hippi Lime. Peter Lime. Viktor, na gut. Mach an der Sache weiter, du hast ja mit denen schon mal gute Resultate gehabt. Sie sind in der Regel naiv und gutgläubig. Hippie, okay, Viktor, und pass auf dich auf. Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Ich lehnte mich in den Stuhl zurück. Ich las noch einmal die Zeilen über mein junges Ich. Eigentlich war es eine sehr treffende Beschreibung, aber ich fühlte mich ziemlich unwohl bei dem Gedanken, Gesprächsthema von zwei Agenten gewesen zu sein. Es war wie ein großes Teleobjektiv, das auf mich gerichtet worden war. Meine Hände zitterten ein wenig bei dem Gedanken, wer Hippie sein könnte. Ich stellte mir den jungen Oscar vor, aber es passte nicht zusammen, da ich ihn erstmals zufällig im Frühjahr 1977 getroffen hatte, ein Jahr nach dem abgehörten Gespräch. Hätte er mich nicht viel schneller kontaktiert? Der charmante und witzige Oscar passte auch nicht zu dem kaltblütigen ostdeutschen Agenten, der von Sprengstofflieferungen redete. Ich wurde unruhig, stand auf und suchte nach Schnaps. Aber Oscar und Gloria hatten im Büro seit Jahren keine harten Sachen mehr. Ich nahm noch ein Bier aus dem Kühlschrank und rief Don Alfonso an. Er nahm sofort ab. »Ich bin's.« »Ja, mein Freund.« »Ich fühle mich beschmutzt.« »Das ist sehr menschlich, Pedro.« »Hat man je herausgefunden, wer Hippie war?« »Nein.« »Warum nicht?« »Wie in so vielen anderen Fällen hat der Zufall das Spiel verdorben. Wir haben nie erfahren, wer Hippie war.« »Weißt du es?« »Vielleicht.« »Was habt ihr über Oscar?« »Ich habe mir gedacht, dass du danach fragst. Nichts. Geboren in Hamburg. Linksgerichteter Journalist, in jungen Tagen sehr radikal. Heute ein solider und wohlhabender Staatsbürger, der pünktlich seine Steuern bezahlt.« Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Und über mich? Was habt ihr über mich?« »Auch nichts.« »Nichts? Wurde ich nicht überwacht?« »Vielleicht, mein Freund. Aber wir haben nichts. Wir haben deine Daten und dass du in Spanien willkommen bist und keine Steuern hinterziehst, aber sonst nichts.« »Das heißt, hier ist das Spiel zu Ende?« »Könnte es eigentlich sein, wenn es nicht wegen Amelia und Maria Luisa wäre.« »Ja, das ist es ja. Es ist mehr als Geschichtsschreibung.« »Du hast die Schlussfolgerung selbst gezogen. Ich bin nur ein alter Mann mit einer gewissen Erfahrung.« »Und was sagt dir deine Erfahrung nun?« »Ruf die Frau in Kopenhagen an.« »Warum?« »Weil der Schlüssel womöglich in Berlin liegt. Sie kann dir den Zugang zu den Archiven in Berlin schneller verschaffen als ich. Pass auf dich auf, Pedro.« Er legte auf, als hätte er am Telefon bereits zu viel gesagt. Alte Angewohnheiten sterben nicht einfach so aus. Ich suchte die Nummern heraus, die mir Clara Hoffmann gegeben hatte. Obwohl es Sonntagabend war und schon spät, nahm sie ab. »Hier, Peter Lime. Ich rufe aus Madrid an.« »Guten Abend, Peter. Das ist ja eine freudige Überraschung.« »Zu Limes Foto habe ich etwas für Sie. Ich habe ein wenig in meinem Koffer gekramt und ein weiteres Foto gefunden und einen Namen.« »Aha, das hört sich interessant an.« Ich sah sie deutlich vor mir, als ich ihre weiche, kultivierte Stimme hörte. »Aber ich finde, wir sollten darüber nicht am Telefon reden. Von Angesicht zu Angesicht ist es sicher leichter. Außerdem brauche vielleicht auch ich Hilfe.« »Eine Hand wäscht die andere. Soll ich nach Madrid kommen?« »Nein, ich komme morgen oder übermorgen nach Kopenhagen. Ich melde mich.« »Ich freue mich, dich zu sehen.« »Ich mich auch.« »Und dein Foto.« »Das ist eine andere Sache.« Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. 3. Teil: Die Zeit heilt keine Wunden. Es sprachen Erzähler und Peter Leim, Dietmar Müß, Don Philippe, Hans-Peter Halwachs, Don Alfonso, Peter Fitz, Clara Hoffmann, Lena Stolze, Thomas, Dieter Laser, Sprecher Markus Hoffmann, Ton Iris König und Kaspar Wollheim, Regieassistenz Anuschka Trocker. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Dramaturgie Lutz Volke.